Einige Selbstständige verdienen viel Geld, können private Versicherungen abschließen und ein Vermögen aufbauen, das sie im Ruhestand ernährt. Viele können sich das jedoch nicht leisten. Ja, sie können unter Umständen freiwillig in das System der gesetzlichen Rente einzahlen, müssen es aber nicht und machen es daher oft auch nicht. Ohne private Vorsorge drohen sie daher im Alter zu verarmen. Für sie war die Rente noch nie sicher. Und Deutschland, in dem eine sozialversicherungspflichtige Festanstellung für viele die einzig legitime Form der Erwerbsarbeit ist, macht wenig Anstalten, die Rente von Selbstständigen anderweitig abzusichern. Wie unsere gesetzliche Rente bisher funktioniert. Das Rentensystem in Deutschland funktioniert im Prinzip seit Bismarcks Zeiten vor rund 170 Jahren gleich. Anders als manche Leute annehmen, wird dabei bisher kein Geld angelegt. Die Rentenkasse war und ist im Kern immer noch kein Sparbuch, in das man einzahlt, um das Geld später wieder zu entnehmen. Vielmehr funktioniert die Rente eher wie die Haushaltskasse einer Familie. Ein Teil der Bevölkerung zahlt monatlich Geld ein, das im selben Monat an einen anderen Teil wieder ausgezahlt wird. Das nennt sich Umlagefinanzierung. Organisiert wird diese Rentenkasse von der Deutschen Rentenversicherung Bund, DRV Bund, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Hauptsitz in Berlin. Was einerseits klingt wie ein Amt, ist zugleich auch die Selbstverwaltung all derer, die Renten bekommen bzw. Beiträge zahlen. Führungspersonal der Kasse wird sogar mittels einer in ihrer heutigen Ausgestaltung demokratisch fragwürdigen Sozialwahl gewählt. Aber woher kommt das Geld für diese Rentenkasse? Wer sozialversicherungspflichtig arbeitet, in aller Regel also fest angestellt ist, zahlt derzeit 18,6% seines Bruttolohns an die Rentenversicherung. Die Hälfte davon wird direkt vom Lohn abgezogen, die andere Hälfte übernimmt der Arbeitgeber. So nahm die DRV im Jahr 2021 monatlich im Schnitt etwa 21 Milliarden Euro ein. Dieses Geld überweist die Rentenversicherung jeden Monat all jenen, die früher eingezahlt haben und jetzt Rente beziehen. Dieses Umlagesystem basiert auf der Hoffnung, dass es immer genauso weitergeht und daher irgendwann jede, jeder auf jeder Seite mal dran ist. Erst zahlt jede, jeder ein, später im Alter bekommt jede, jeder aus der Kasse die Rente überwiesen. Jüngere, arbeitende Menschen zahlen so die Renten der heutigen RentnerInnen, weil sie davon ausgehen, dass irgendwann ihre eigenen Renten auch mal von dann jüngeren, arbeitenden Menschen gezahlt werden. Dieses Konzept nennt sich Generationenvertrag. Schöner Name, gute Idee. Leider funktioniert der Generationenvertrag nur so lange reibungslos, wie die Rentenversicherung mindestens so viel Geld von der arbeitenden Bevölkerung einnimmt, wie sie als Renten auszahlen muss, wenigstens im Jahresdurchschnitt. Und das ist längst nicht mehr der Fall. Die Bedingungen des Generationenvertrags haben sich fundamental verändert.